Hallo, liebe Wrestlinginfos.de-Verrückten. Nach sehr langer Zeit, wofür wir uns entschuldigen möchten, melden sich hier der Daniel und der Thorsten mit einem neuen Six-Sided-Talk, einem Roundup zu TNA. Hallo, Daniel. Hallo, Thorsten, und hallo an die Zuhörer zum ersten Six-Sided-Talk in der Joe Henry-Ära. Genau, also wir haben, das liegt natürlich nicht an Schissel und Real-Life-Gedöns wie Arbeit kam dazwischen und so. Wir haben einfach die ganze Zeit seit Genesis den World-Title-Gewinn von ihm durchgefeiert. Absolut, komplett ja? Eskalation. Unser Autokorso durch die Republik hat jedes Bundesland einmal besucht. So war's. Das könnt ihr uns gerne glauben. Und ja, wir als Day One Believer und wir sagen es ja hier schon seit Monaten und Jahren einen Joe Henry als World Champion voraus. Ich würde sagen, auch wir haben unseren Anteil, ohne jetzt uns zu sehr loben zu wollen. Na, wir haben das Joe Henry Movement nach Deutschland gebracht. Wir waren die Ersten. Damals, als die ersten Vignetten noch und der Impact-Banner anfing, ne? Du erinnerst dich, wo er dann, wo sogar er Tote zum Mitwippen gebracht hat. Ja, ja, das waren noch Zeiten. Aus Kühlschränken kam. Nee, also ja, amerikanische Kühlschränke. Ne? Ja, ja. Also, genau, ja. Matt Cardona davon immer noch Albträume bekommt. Ja, also wir wollen dann als erstes, wie gesagt, wir machen einen kleinen Roundup, gehen so ein paar Themen durch. Und als erstes wollen wir mal kurz doch einen Rückblick auf Genesis wagen. Du konntest es ja arbeitstechnisch leider nicht komplett sehen. Genau. Na, dann so ein paar Stichpunkte mal ansprechen. Kurz vor Genesis wurde ja bekannt, dass WWE und TNA eine langjährige Partnerschaft eingegangen sind, was wir nachher auch nochmal im Speziellen thematisieren wollen. Und das hat sich hier bei Genesis auch schon niedergeschlagen, denn Familie Marella trat wieder gemeinsam auf. Also der Santino war da und seine Real-Life-Tochter bei NXT als Miss NXT Ariana Grace unterwegs, war auch wieder da und hat gesagt, ich habe ein paar Freunde von NXT mitgebracht. Und als erster tauchte auf Ashanti The Adonis. Da hat sich bestimmt Top Dollar unser guter AJ Francis richtig gefreut, seinen alten Hit-Row-Buddy wiederzusehen. Naja, der hat dann Entschuldigung, Filmriss. Wenn man schneller redet, als man denkt. Nein, der hat dann seine Evil-Seite rausgezeigt. Ja, ich bin hier per se schon mal das Top-Notch-Ding bei NXT, allein quasi per Anwesenheit. Ja, dann hat Jake Something mit ihm in der Pre-Show schnell das den Boden gewischt und das Thema Ashanti The Adonis war dann auch schnell wieder vorbei. Ja, kurzer TNA-Run. Kurzer TNA-Run, würde ich sagen. Wer weiß, wer wird denn, vielleicht kommt er ja nochmal wieder. Dann das zweite Pre-Show-Match gehen wir kurz durch. Frankie Kazarian besiegt Leon Slater. So long. Die Eröffnung des Hauptevents war dann wie üblich die TNA X-Division Championship. Moose verteidigt leider gegen Ace Austin. Hat mir anders getippt, oder? Ja. Wir werden ihn einfach nicht los, ne? Naja, vielleicht. Wir haben ja schon mal die Woche drüber gesprochen. Haben wir vielleicht die Chance, die bei NXT zu parken? Naja, da war aber im Moment jetzt bei der letzten Ausgabe in Anführungsstrichen erstmal nur JDC da. Noch. Aber ich will sie nicht bei NXT haben. Da geht mir schon Booker T mit seinem scheiß Gelaber auf den Senkel. Ich habe bei letzte oder vorletzte Woche ich aus Frust schon auf einen spanischen Kommentar umgeschaltet, weil ich ihn nicht ertragen konnte. Das nächste Mal zu Recht. Ja. Ey, das. Ich biete dafür, dass Roxanne Perez und Trick Williams schnell in die Main Roster bei WWE aufsteigen, damit Booker sich mal wieder ein bisschen einkriegt. Okay. Na gut, dann das zweite Match in der Main Show war dann The System, also Eddie Edwards und Brian Myers gegen Steve Macklin und Eric Young. Das haben dann Steve Macklin und Eric Young gewonnen. Und ja, das wird wahrscheinlich die letzte Zusammenarbeit von Steve Macklin und Eric Young gewesen sein. Da werden wir aber später noch dazu kommen. Na, hast du die Weeklys die letzte Zeit auch alle gesehen? Ja, gelesen, da ich ja immer die Berichte schreibe. Okay. aber schon von dem Live Impact gesehen ein bisschen. Genau. Und, das konsumiert, was ich konsumieren konnte. Und ja, auch das, worauf du anspielst, warum es die letzte Zusammenarbeit genau. erstmal war. Ja, wir kommen dann später im Zuge von Josh Alexander noch dazu. Mhm. Hat damit zu tun. Ja, dann TNA Knockouts World Tag Team Championship. Spitfire hauen das Team bei Elegance weg. Ja, also weiter Tag Team Champions. Spitfire, also auch so. Ich glaube, haben wir auch so prognostiziert. Ne? Ich glaube, wir haben gedacht, dass das vielleicht eine gute Idee wäre, die Ashes bei Elegances zu gewinnen zu lassen. Also da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, aber anscheinend will man Ash bei Elegance kein Bild bei TNA geben, deswegen ja. Im Moment zumindest noch nicht. Das nächste Match, eines der am meisten erwartetsten, das Grudge-Match Tessa Blanchard gegen Jordynne Grace, und man hat den, ja, das Ende des Matches schon herauslesen können. Tessa Blanchard gewinnt. Mhm. Jordynne Grace ist ja jetzt mittlerweile auch schon abgedankt und hat wohl schon bei WWE unterschrieben, wo man sie jetzt immer mal so die Nachrichtenlage hört, ob sie dann direkt in die Main-Shows geht oder erstmal bei NXT eingesetzt wird. Und beim Rumble war sie ja auch schon dabei. Mhm, richtig. Ja, dann das I Quit Match Josh Alexander gegen Mike Santana. Mike Santana gewinnt am Ende, weil Josh I Quit sagt und ihn dann später als den neuen Standard von TNA anerkennt und sagt, ja, ich bin jetzt weg von TNA und hier Sinner and Saint, da seine beiden Heavies von Northern Armory. Ihr beide seid, könnt ja auf eigenen Füßen stehen. Ihr seid so gut, als dass ihr mich bräuchtet. Und wie es dann immer so ist, er wird von den beiden attackiert. Sie machen ihn nieder. Dann kommt Eric Young raus, macht den Safe für Josh Alexander. Also das dann in der Weekly. Ich glaube, das war in der Live-Ausgabe, ne? Macht dann den Save und dann wird für die kommende Woche, jetzt für die aktuellste Weekly, ein Tag-Team-Match zwischen Eric Young und Josh Alexander gegen Sinner und Saint angesetzt. Naja, also Mike Santana jetzt per Proklamation durch Josh Alexander der neue Standard of TNA. Ja, also Segen von ganz oben, kann man sagen. Vom längst amtierenden TNA World Champion. Ja gut, ich sag mal, das hatten wir ja auch, also das war ja auch vorherzusehen, genau wie das Tessa gegen Jordynne Match, dass Josh Alexander gewinnen wird, Mike Santana gewinnen wird, da ja auch Josh Alexander on the way out ist. Und das muss er natürlich jetzt beweisen, ob er der neue Standard von TNA ist. Oh, er ist aber zumindest auf einem guten Weg, würde ich absolut sagen. Absolut, ja, also auf jeden Fall seit seinem Wechsel schon einen guten Impact gemacht bei TNA. Haha, was für ein Wortwitz. nein, aber schon einen guten Impact gemacht bei TNA und ich denke, man wird ihn weiter aufbauen. Und ja, zeigt sich jetzt auch als Singles-Wrestler. Ich hatte ihn ja immer sonst nur als Tag-Team-Wrestler im Hinterkopf. So ist ja so ähnlich, kann man sagen, nicht ganz vergleichbar, aber ähnlich wie bei WWE mit den Usos. Und das macht er aber gut. Obwohl ich glaube, dass, also er gefällt mir als Singles-Wrestler besser als unser neuer Rumble-Winner. Ja, absolut. Naja, gut. Das nächste Match dann TNA World Tag Team Championship. Die Hardys verteidigen ihre Titel erfolgreich gegen die Rascals. Hier ist als besonderes mit zu anzumerken. Und hier sieht man, dass jetzt die Zusammenarbeit zwischen TNA und NXT auch deutlich tiefer geht. Denn wir sehen während des Matches am Ring die amtierenden NXT Tag Team Champions Nathan Frazier und Axiom, oder wie man sie auch nennt, Fraxium. Mhm. Na, die schauen sich das an. Beide Teams, die im Match sind, scheinen sich versehentlich beinahe mit denen zu prügeln. Ja, und am Ende gibt es dann ein NXT Tag Team Titelmatch zwischen Fraxium und den Rascals. Dann bei einer der folgenden Weeklies, die dann das aber in einer Titelverteidigung endet. Richtig. Jo, das war dann das. Dann kommt das Clockwork Orange House of Fun Match um die TNA Knockouts World Championship. Masha Slamovich gegen Rosemary. Und am Ende gewinnt Masha. Also, ja. Rosemary hat da keinen Nutzen draus ziehen können, dass ihr Raven das sein persönliches Match vermacht hat oder überlassen hat. Nein. Aber um ehrlich zu sein, sehe ich im Moment auch niemanden auf dem Level von Masha, außer jetzt vielleicht Tessa in den nächsten Monaten. Deswegen denke ich mal, das wird ja auch dann irgendwann darauf hinauslaufen, auf ein Match, bei wahrscheinlich irgendeinem Pay-Per-View. Man ist ja dann bald in L.A. mit Rebellion und vielleicht da schon. Oder erst im Oktober, je nachdem, wie lange die Verträge laufen, ist ja dann auch immer so eine Frage bei TNA. Und ja, also ich denke mal, wir werden ja dann irgendwann dieses Jahr noch ein Match Masha gegen Tessa sehen und dann mal schauen. Ich hoffe natürlich auf eine Titelverteidigung, aber ja. Ja, das wird dann richtig spannend, ne? Weil Masha jetzt im Prinzip ja im Singles-Bereich eigentlich auch immer echt dominiert hat, außer diese Titelmatches, die ersten beiden gegen Jordan damals immer verloren hat, war sie ja, hat sie ja sonst jeden besiegt. Ja, richtig. Na, also sie ist eigentlich zu Recht auf dem Platz und jetzt ist die neue Gefahr da und da muss man mal schauen, wie sie der dann begegnet. Ja, das sehe ich im Moment auch so als einzige Gefahr. Also sehe ich da jetzt nicht unbedingt jemanden, den man da groß aufgebaut hätte in den letzten Monaten und gut, mal schauen, was jetzt beim nächsten großen Pay-Per-View passiert. Genau, so, und dann der Main-Event. Wir haben es schon angesprochen. Er, unser aller Joe Hendry, we believe in him, als auch jetzt offiziell neuer TNA World Champion. Er besiegt Nick Nemeth. Während des Matches taucht Frankie Kazarian auf, wird dann von JBL wieder mit der Wäscheleine in die Hölle geschickt. Dann taucht auch noch Ryan auf, also der Bruder von Nick wird auch abgefertigt und Joe ist am Ende Champion. Und im Nachgang scheint jetzt Ryan sich so langsam von seinem Bruder zu entzweien und wir bekommen bestimmt bei Rebellion ein ganz tolles Brüdermatch. Das hat ja zwischen den Usos und den Hardys bei WWE immer schon so gut geklappt. Ja, Ryan Nemeth ist auch so. Also ich glaube, der ist einfach nur Deal von dem Vertrag mit Nick Nemeth, dass der da dabei sein muss. Ja, ich erinnere dazu, er ist bei AEW nie über den Status eines Sidekicks von Peter Avalon bei den Wingmen hinausgekommen. So, das ist jetzt ähnlich wie bei meinem Herzensverein, dass Nico Kovac sagt, der kommt nur, wenn Robert Kovac kommt. Also ich denke, das ist da ähnlich. Ja, und welche Position bekleidet nun Robert Kovac in der BVB-Historie? Weil ich habe hier auf dem Zweitbildschirm jetzt gerade die Bundesliga laufen und gleich beginnt ja die Trainerpremiere beim BVB von Nico Kovac. Also, ist Robert sein neuer Zeugwart oder Co-Trainer oder was? Co-Trainer, ja. Ah, na siehste, Kovac-Brüder, da geht doch was. Und ich erinnere mich an die Spielzeit damals 2008 von Robert Kovac zusammen mit Christian Mörz in der Innenverteidigung bei Dortmund. Wurde damals von der Bildzeitung als Opa-Abwehr bezeichnet. Und mal gucken. Also ich bin gespannt, wie Nico Kovac sich jetzt schlägt, um mal kurz die Spanne zum Fußball zu schlagen. Aber gut, warten wir mal ab. Heute Abend, in ein paar Stunden sind wir schon schlauer, wie es ausgeht. Mike Thulberg hat es ja schon gut gemacht, eigentlich die letzten 2 Wochen. Und dann mal schauen. Nee. Mal entscheiden wird es wahrscheinlich nicht. Genau, am Ende gebe ich dir dann noch die 5 Minuten Rant-Time, dann werde ich das dein Triggerwort sagen. So, kommen wir mal zum nächsten Thema. Also Genesis haben wir jetzt soweit abgefrühstückt. War eigentlich im Prinzip ein ziemlich guter Pay-Per-View. Mhm. Wer die Gelegenheit hat, kann ihn sich gerne anschauen. Ja, und wir haben eben schon drüber gesprochen. Es wurde kurz vor dem Pay-Per-View announced, dass sich WWE und TNA auf eine längerjährige Zusammenarbeit geeinigt haben, was ja dann auch bei Genesis schon dadurch zum Tragen kam, dass jetzt von NXT nicht mehr nur, ich möchte jetzt mal sagen, die zweite Garde hingeschickt wurde, ohne da einem Charlie Dempsey oder einer Wendy Chu, die man eigentlich seitdem so bei die Geschichte bei NXT, bei TNA NXT rund um und mit Rosemary hat da auch bei NXT gar nicht mehr aufgetaucht ist. Mhm. Na, und dann eben Charlie Dempsey, der jetzt auch im Herrenroster von NXT auch nicht gerade die erste Geige spielt, ist jetzt mit einem Ashanti vielleicht und einem und den Tag Team Champions von NXT doch schon ein deutlich höheres Rosterkaliber anwesend gewesen als zuvor. Ja, absolut. Und ich bin mal gespannt, ob vielleicht auch mal. Ach ja, Cora Jade natürlich nicht zu vergessen, die ja auch langsam so ein kleines Auge als nächste Zwischengegnerin von Masha auf den TNA Knockouts-Titel geworfen hat. Richtig, richtig. Also es wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, da man ja im Moment da Masha ja quasi schon jeden besiegt hat oder jede besiegt hat, auch nochmal eine Chance, dann natürlich auf das Roster von NXT zuzugreifen und da vielleicht auch nochmal einige spannende Paarungen zu haben. Und ja, vielleicht haben wir ja auch das Glück und wir irgendjemand aus dem Main-Roster wird uns mit seiner Anwesenheit beglücken. Ich habe ja dann danach, nach dem Announcement, auch auf amerikanischen Wrestling-Seiten die wildesten Spekulationen gelesen und mögliche Meldungen, die als Meldungen verkauft worden sind, gelesen, dass unter anderem John Cena auf seiner Abschiedstour bei TNA vorbeischauen soll. Daran glaube ich jetzt nicht. Das wäre natürlich cool, aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also es ist auf jeden Fall spannend. Auch natürlich, man hat es dann beim Rumble gesehen. Das Foto von Triple H mit Joe Hendry zusammen. Und ja, ich denke mal, WWE erhofft sich natürlich auf der einen Seite dort Talente noch weiter fördern zu können, indem man sich bei TNA auftreten lässt. TNA hat natürlich dann den Vorteil, dass gewisse Kaderplätze, die frei geblieben sind oder die man vielleicht nicht besetzen will, weil man ja jetzt auch gerade einen Sparkurs fährt, das mit NXT aufzufüllen. Man ist natürlich jetzt auch geht man zum Beispiel in die alte, wo NXT damals ausgestrahlt worden ist, ganz am Anfang, geht man dorthin und zeichnet dort nochmal weitere TNA-Ausgaben auf. Und es ist natürlich auch so, dass, was ich gelesen habe, dass WWE mit diesem Deal auch TNA pushen will, um zum Beispiel im Ausland gewisse TV-Märkte zu bekommen, damit AEW sie nicht bekommt. Und ja, für WWE ist da einige Strategie dahinter natürlich. Und für TNA ist es natürlich eine Chance. Allerdings, und das haben wir beim letzten Mal auch schon besprochen, muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man da als TNA bei diesem Koloss WWE nicht unter die Räder kommt. Und dass das eine ziemlich einseitige Partnerschaft wird. Die Gefahr besteht natürlich immer. Aber zuerst einmal können wir uns natürlich freuen, dass das TNA natürlich auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt dadurch wieder. Das ist natürlich erstmal das Größte, was TNA da mitnehmen kann. Auch was man jetzt gerade gesehen hat beim Rumble. Und ja, ich hoffe, das wird für beide Seiten Nutzen haben und natürlich auch TNA in der Position als drittgrößte Kraft in Amerika zu stärken. Hallo? Man sollte auch die richtige Taste drücken, wenn man was sagen will. Ach, da bist du ja wieder. Entschuldigung, ich drücke hier immer die. Die Windows-Taste muss ja eigentlich eine andere drücken, ja. Ja, Push-to-Talk, das begeistert. Nächstes Mal schreib mir einfach eine WhatsApp-Nachricht und dann rede ich einfach weiter. Ja, genau. Nee, ich habe ja gesagt, na, wir haben ja schon The Rock bei TNA gesehen oder damals noch Impact und besser geht's ja nicht. Ja, stimmt. Ich habe gerade überlegt, aber er war als Video da. Ja, er hat aus seinem Garten im Polunder die Laudatio damals auf die Hall of Fame-Einführung von Ken Shamrock gehalten. Ja, stimmt. Ja, verrückt. Ja, so ist das. Ja, du hast natürlich recht. Also WWE wird zum einen so eine Zusammenarbeit nicht ohne nur aus reiner Herzensgüte machen. Richtig. Nicht? Aber ich denke mal, dass Triple H da schon einen fairen Geschäftsplan aufstellt, ein Joint Venture, das auf beiden Seiten zugutekommt. Anders als Vince es früher gemacht hat, der ja gerne auch mal so die kleineren Ligen dann hat ausbluten lassen. Man muss sich ja nur mal das Thema angucken mit NXT UK und was das dem britischen Indie-Markt angetan hat. Ne? Richtig. Und da hat sich Progress ja von heute bis heute nicht wirklich von erholt. Ja, absolut. Es ist natürlich interessant, es ist natürlich spannend im Moment durch diese Kooperation Sachen, die es vor Jahren nicht gegeben hätte, als Vinnie Mac dann auch an der Macht war und es ist spannend zu sehen und auch spannend zu sehen, was das für TNA bringt, aber es wird auf jeden Fall Aufmerksamkeit bringen und das ist das Gute und das ist das, was TNA in erster Linie braucht, Aufmerksamkeit und ich denke, bei der Muttergesellschaft sitzen halt auch keine absoluten Dullis, deswegen gehe ich mal davon aus, dass der Deal auch zumindest schon größtenteils auch für TNA positiv sein wird. Dass da ein bisschen was auch in die Richtung abfällt, ne? Ja, alleine durch die Aufmerksamkeit. So, das ist ja schon TNA World Champion beim Royal Rumble. Ja, top. Definitiv. Und da muss ich an dich denken, weil ich kann mich noch in deine Worte erinnern, hier vor einigen Monaten. Stell dir vor, irgendwann in ein paar Monaten ist der Royal Rumble und Joe Hendry als World Champion und alle singen seinen Song mit und ja, du hattest ja recht. We believe in Joe Hendry. Das war schon ziemlich cool. Ja. einer der größten Pops. Auf jeden Fall einer der größten Pops des Abends. Und es war ja natürlich auch jetzt gerade die Diskussion bei WWE, dadurch, dass alle Teamsongs sich sehr ähnlich anhören. Ja, das stach natürlich auch aus. Ja, definitiv, weil der jetzt nicht von dem Death Rebel gemacht wurde. Naja, also manche hoffen sich ja schon die Rückkehr von Jim Johnson. es wäre kein Downgrade, wenn er zurückkommt. Definitiv nicht. Gut, aber wir machen hier einen TNA-Podcast, keinen von WWE. Ich hörte gerüchteweise davon. Okay. Ne? So, ja, wir haben jetzt halt im Januar zwei große Namen bei TNA, ich sag mal in Anführungsstrichen, verloren. Mhm. Mit Jordynne Grace haben wir ja weithin besprochen, sie hatte bei TNA keine Herausforderungen mehr. Da war es nachvollziehbar, dass sie sich anderorts neuen Herausforderungen stellen will. Wie man hört, hat sie ja auch schon bei WWE unterschrieben. Ja. Und da ist jetzt die Frage, wo wird Triple H sie dann einsetzen? Wobei man allerdings wohl auch dem Vernehmen nach bei ihr dort schon eine sehr hohe Meinung hat und sie als eine der Top-Damen auch schon jetzt ansieht. Ja, absolut. Und klar, Jordynne Grace ist der größere Name, der geht. Sie hat sich in den letzten 2-3 Jahren wirklich zu einer der Top-Wrestlerinnen gemustert, also nicht nur bei TNA, also bei TNA war sie es für die letzten 3 Jahre, kann man sagen, 2-3 Jahre, aber auch in dem kompletten amerikanischen Markt ist sie mit einer der Top-Wrestlerinnen und ich denke, sowohl AEW als auch jetzt WWE hätten oder haben sie mit Handkuss genommen und also WWE kann man nur gratulieren, sie haben da wirklich eine super Athletin und ich bin, wie gesagt, traurig, dass sie nicht mehr bei TNA ist, aber natürlich, wie wir schon mal gesagt haben, kann ich natürlich verstehen, dass sie jetzt den nächsten Schritt geht und dass sie da natürlich hoffentlich auch Erfolg haben wird, aber davon bin ich überzeugt. Und ja, so Juggernaut ist weitergezogen, leider, aber wir können ihr nur alles Gute wünschen auf ihrem weiteren Karrierepfad und es hat sie sich definitiv verdient, auch dann beim Marktführer zu sein und auch dann bei WrestleMania aufzutreten. Ja, definitiv. Wo würdest du sie denn bei WWE am ehesten sehen? Erstmal NXT oder gleich direkt Raw oder SmackDown? Ich halte einen kurzen Run bei NXT für sinnvoll, einfach auch ein bisschen, um diesen WWE-Style ein bisschen nochmal einmal kennenzulernen. Aber sie hat ja jetzt schon gezeigt in den Momenten, wo sie da war, dass sie es ja kann. Also wäre ich auch nicht abgeneigt zu sagen, ab zu SmackDown, einmal kurz Charlotte Flair in die Fresse hauen, um das mal so zu sagen. Nein, ich würde sie schon im Main Roster sehen, definitiv. Also das, ich glaube, da braucht sie keine lange Anlaufzeit. Sie hat es ja dann auch letztes Jahr beim Rumble gezeigt, sie hat es dieses Jahr beim Rumble gezeigt. Gut, man muss es dann sehen, wie es über längere Zeit ist. Da hat man ja noch andere Beispiele von Damen, die von AEW gekommen sind, dass sie es nicht so hinbekommen haben. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Damen, die von AEW gekommen ist, nicht so viel Talent hat, wie jetzt die Dame, die von TNA gekommen ist. Nicht mal im kleinen Finger. Richtig. Und deswegen würde ich sie als Top-Athletin definitiv im Main-Roster sehen. Und hoffe es. Zumal ja eine Rückkehr dieser Dame, Frau Kagel, für den Royal Rumble auch prognostiziert wurde. Und sie tauchte nicht auf. Tja, Ne? gut. Stattdessen hat WWE das mal wieder hinbekommen, die Nummer 30, mit der Nummer 30 einen Return hinzubekommen, der die anwesenden Zuschauer mal so gar nicht gejuckt hat, Nikki Bella. Ja, das ist halt gut, ne? Jetzt eine Legende in einem Battle Royal als letzte Position, naja, egal. Na, wir erinnern uns ja damals an die Geschichte rund um Daniel Bryan, ne, wie er ja Ja. bei WWE heißt. Und der arme, wer war es damals noch? Rey Mysterio, glaube ich. Ja, Ne? Naja, genau. der tut mir heute noch leid, dass er aus der Halle geboot wurde. Na gut, so, ja, dann, also Jordynne Grace zieht es nach Stamford oder eben zu WWE. Wir werden beobachten, wie ihr Werdegang dort ist. Absolut. Na? Wohingegen Josh Alexander jetzt auch offiziell TNA verlassen hat, aber seine Zukunft noch wesentlich offener steht als die von Jordan. Er hat, glaube ich, dem Vernehmen nach gesagt, er will erstmal sich indie-mäßig umtun, um zu schauen, wo dann sein neuer Platz ist. Richtig. Ist. Aber ich weiß es, ich kann es jetzt tatsächlich nicht sagen. Also jetzt so vom Gefühl her würde er jetzt weder, also er würde wahrscheinlich eher zu AEW passen. Problem bei AEW ist einfach nur, dass die natürlich sehr viele Leute unter Vertrag haben und ja jetzt schon mit dem vorhandenen Personal da am Struggeln sind, alle unterzubringen. Also würde ich denken, dass er da besser nicht hingehen sollte. Wenn dann NXT. Leicht. Ja, das würde super passen, weil dann hätte NXT sofort ein gestandenes Tag-Team. Ja, Na, mit also. The North, mit Ethan Page und Josh Alexander, zweifache TNA World Tag Team Champions. Und ich sag mal, mit richtig festen Tag-Teams ist jetzt WWE auch nicht wirklich gesegnet. Also die jetzt über Jahrzehnte lang oder jahrelang, Entschuldigung, Jahrzehnte ist vielleicht der falsche Ausdruck, da schon zusammengewachsen sind. Da haben sie im Main Roster jetzt maximal, was man jetzt des Öfteren sieht, halt DIY, Johnny Gargano und Tommaso Ciampa und Unser eben, Tag-Team. ja, und die Motor City Machine Guns, ne? Die natürlich im Zuge der Zusammenarbeit vielleicht auch noch mal bei TNA aufschlagen könnten, Dennis. Das wäre Ja, durchaus angebracht. Auch zum Beispiel in AJ Styles, wenn er wieder fit ist. Ja, Na, hoffentlich. er ist ja beim Rumble auch wieder aufgetreten, hat am Match teilgenommen und hatte seine alte erste WWE-Musik wieder. Na, also da kann ich mir auch gut vorstellen, dass den dann mal für, wenn er vielleicht dann irgendwann mal seine TNA Hall of Fame Induction bekommt oder für ein Gastmatch auch mal freistellen. Ja, hoffen, das wäre das heißt immer, AJ Styles zu sehen, wäre immer gut. Genau, ja, wir gucken dann, wohin es Josh Alexander verschlägt. Was man auf jeden Fall sagen kann, er wird sicherlich bei einer der großen Ligen landen. Fragt sich nur eben bei welcher. Richtig. Und was man auf jeden Fall sagen kann, ihr werdet es erfahren, entweder hier im Podcast und oder. Also auf unserer Seite auf jeden Fall, wrestlinginfos.de. Ja, Da ganz auf jeden genau. Fall. Und wir werden natürlich hier auch reden. Wenn wir natürlich wissen, wo er landet und die Tinte trocken ist, dann werden wir euch natürlich über alles aufklären, über alle Details. Auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir jetzt zum letzten Thema unseres großen Roundups. Das ist ja das Thema, was du eingebracht hast und das hast eingebracht hast und das hat sich ja auch erst in dieser Woche jetzt so herauskristallisiert. PCO ist kein Teil von TNA mehr. Unsere neue TNA Digital Media Championess ist Steph DeLander, die bei der letzten Weekly rauskam und erklärte, sie hat den Titel per Scheidung bekommen, weil der Richter ihr den Titel zugesprochen habe und hat gleich ihren neuen Lover vorgestellt, Mance Warner. Der eine oder andere mag den Southern Psycho, glaube ich, wird er ja genannt. Mag ihn von GCW kennen. Ja, die TNA-Fans kennen ihn entweder nicht oder er ist ihnen bei seinem Debüt sowas von komplett egal gewesen. Na, also da hätte man ja die Grille in der Halle zirpen hören können. Ja, das war schon ein sehr, sehr underwhelming, ein sehr, sehr trauriges Debüt. Also man hatte sich da von TNA-Seite wahrscheinlich auch viel, viel mehr erhofft. Und bei MLW war er doch auch, oder? Ja, aber ich glaube, GCW war seine. Ah, okay. Ich habe jetzt weder GCW noch MLW jetzt so kolossal kontinuierlich verfolgt, aber ich glaube, GCW war eher seine Home Turf. Ja, also da hätte man auf jeden Fall, weil das Debüt, so wie es aufgebaut war, setzte ja voraus, dass die Leute oder dass die Fans die Person, die dann halt da rauskommt oder dann halt, wenn das Licht ausgeht und das Licht wieder angeht, halt dann auch bekannt ist. Und das Ding ist halt voll nach hinten losgegangen, weil das Licht ging an und keiner, es war ja, glaube ich, so, ja. Und keiner kannte die Person. Und das wirkte jetzt auch alles ein wenig mit dieser ganzen 23-Storyline ein bisschen. Ja, so wie aus dem Nichts. Also man hatte das dann quasi ab und zu mal so ein Video spielen lassen, dann wieder und plötzlich kam dann jetzt irgendwie die letzten 2 Wochen gar nichts und plötzlich kommt jetzt das, ja, das ist jetzt hier Mance Warner. Und das Ganze fand ich jetzt halt alles sehr, ja, nicht wirklich sinnvoll. Ihn gegen Sami Callihan erstmal antreten zu lassen, okay. Ist immer eine gute Geschichte. Sammy kann das immer gut aufbauen, solche Geschichten. Hat ja auch ein wirklich gutes, ich würde mal sagen, Mind fürs Business. Und aber das war schon echt traurig. Und das hätte man irgendwie anders machen müssen, anstatt wirklich so, wo man davon ausgehen muss, dass die Fans einen kennen. Weil ich denke, das war wirklich dann auch für Mance Warner halt sich selbst schlimm und sich dann erstmal von so einem Debüt zu erholen, dauert ja natürlich auch erstmal. Und da hätte man ihn vielleicht auch irgendwie noch anders aufbauen müssen. Ich weiß es nicht. Ja, eben, also ich hätte da das vielleicht so gemacht, dass man das Ganze erstmal so 2, 3 Wochen über Vignetten aufbaut. Ja. Na, wie Mance und Steph irgendwie durch die Lande ziehen. Vielleicht, dass man das dann, wenn man es schon mit dieser Scheidungsgeschichte begründen will, dass man vielleicht dann zeigt, wie den Prozess da zeigt oder wie Steph dann aus dem Gericht kommt und ihr und Mance sie abholt oder so. Was ich allerdings erzählen kann, ist Folgendes. Ich habe bei YouTube den YouTube-Kanal von Indie Hartwell abonniert und da gab es jetzt ein Video. Also zumindest sind Steph und Mance im Real Life eine Reisegemeinschaft, wenn nicht sogar mehr. Ah, okay, Na, also die interessant. waren zusammen mit Indy unterwegs. Ob sie nun wirklich auch so ein Paar sind, das weiß ich nicht. Aber da gibt es zumindest ein bisschen Substanz dahinter. Wir hoffen, dass Mance dann noch seinen also Fuß fasst bei TNA und dass die Zuschauer ihn auch mehr annehmen, als es jetzt bei diesem etwas verunglückten Debüt war. Aber das Ganze ist ja augenscheinlich nur deshalb gekommen, weil da was mit PCO war. Und da kannst du Richtig. ja was zu erzählen. Bevor ich aber weitermache, wollte ich noch kurz sagen, man hätte es natürlich auch so aufbauen können, dass man natürlich auf der einen Seite durch Vignetten die Scheidung thematisiert, Ja, genau. auf der anderen Seite ihn als sein Nickname, The Thousand Psychopaths, ohne dass es eine Verbindung zwischen den beiden gibt in diesen Vignetten, weißt du? Aber dass beide quasi unabhängig voneinander nochmal aufgebaut werden und dann das Ganze zusammenkommt, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber gut, ja, du hast recht. Da war was mit PCO und alles ein wenig undurchsichtig, weil man natürlich jetzt erstmal nur eine Version der Story hat und das ist die von PCO. Und jetzt muss man natürlich schauen, inwieweit kann man ihm glauben. Also es fing ja damit an, dass PCO bei einer GCW-Show, We Against the People war das, glaube ich. Oh, People Against, ich weiß nicht mehr, ich habe jetzt den Namen nicht genau im Kopf. Auf jeden Fall hat PCO dann nach seinem Match die TNA. GCW Against the People. Ah, okay, so, danke. Auf jeden Fall hat er danach, nach seinem Match, die TNA Digital Media Championship zerstört und hat dann eine Wutrede auf TNA gehalten. Und dann haben sich natürlich alle gefragt, wie kam das zustande? Das war auch wohl nicht so abgesprochen. Also keiner wusste davon, weder TNA noch GCW. Das war eher auf eigener Faust. Und So ein bisschen wie damals, als Alundra Blayze die WWF Women's Championship live bei WCW in die Mülltonne geworfen hat, ne? richtig. Nur, dass es damals halt auf Anweisung von Eric Bischoff gemacht hat. Und er hier komplett wirklich alleine gehandelt hat und ja, dann kam halt heraus, oder so, wie er gesagt hat, es ging wohl um Vertragsverhandlungen und TNA wollte ihm weniger Geld bieten für die gleiche Anzahl Auftritte. Er hat dann angeboten, mehr Auftritte zu machen für weniger Geld. Das wollte TNA wohl aber wiederum nicht. Also für das gleiche Geld mehr Arbeit zu leisten, dass man ihm finanziell nichts von dem wegnimmt, Genau. was er hat. Na, da er dafür aber mehr arbeitet und die Gegenseite hat gesagt, du kriegst weniger Geld und musst dafür für die gleiche Arbeit ja praktisch weniger Geld. Ja, genau, aber also sein Gegenangebot war wirklich weniger Geld, mehr Auftritte. Weil für ihn war wichtig, ich brauche mehr Auftritte, damit ich im Gespräch bleibe. Das war so sein Credo in der ganzen Geschichte, so wie er Ja, sagt. okay. Und ja, das wollte wohl TNA nicht, weil ich denke mal, TNA wollte ihn jetzt halt auch nicht. Ich meine, gut, der geht jetzt auch stark auf die 60 zu und ist dann auch auf der einen Seite verständlich, war natürlich aber auch wohl ein Faktor, war auch immer interessant. Und ja, ist dann auch wohl, letztens hat er dann nochmal kurz, hat er dann nochmal ein Interview gegeben, hat dann gesagt, ja, ich habe dann auch schon AEW abgesagt für TNA, die wollten mich sogar für den ersten Double or Nothing Main Event haben. Ob das jetzt so stimmt, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall, weil ich denke mal, PCO ist jetzt in den letzten 2, 3 Jahren erst durch TNA nochmal wieder ins Gespräch gekommen. Davor war er zwar auch bei ROH ein Faktor, aber jetzt nicht so im Gespräch, wie es im Moment ist. Und ja, hätte dann aus Loyalität zu TNA AEW schon ein paar Mal abgesagt, weil er einfach gesagt hat, ja, ich bin bei TNA unter Vertrag, wenn AEW angefragt hat. Wie gesagt, alles Infos von PCO, keiner von TNA hat sich da wirklich nicht zu sehr zu geäußert. Ist natürlich die Frage, warum hat TNA sich nicht so sehr dazu geäußert? Hat er recht? Wollen sie einfach das nicht groß aufkommen lassen? Wie auch immer, hat er sich wohl sehr enttäuscht oder war er wohl enttäuscht von TNA und oft aufgrund der ganzen Verhandlungen, die jetzt geführt worden sind, und hat dann auch nochmal in dem Zuge sehr groß Scott D'Amore gelobt. Und ja, es wird sich zeigen, wo er landet. Man könnte natürlich davon ausgehen, dass er dann, wenn er Scott D'Amore so über den grünen Klee gelobt hat, vielleicht bald bei Maple Leaf Pro Wrestling aufschlägt. Wäre als Kanadier ja auch gar eben nicht so abwegig, wobei Maple Leaf Pro Wrestling ja abgesehen von diesem zweitägigen Event damals bisher auch nicht viel zustande gebracht hat. Na, da muss man ja erstmal gucken, was da in Zukunft überhaupt noch kommt. Genau. Da hört man ja auch ziemlich wenig. Ja, also PCO ist Geschichte. TNA musste dann um die Digital Media Championship was Neues stricken und hat sich jetzt für diese Geschichte mit Steph DeLander und Mance Warner entschieden. Und da muss man mal gucken, ob Mance dann mit den TNA-Fans noch warm wird, wie das mit Steph und dem Titel weitergeht, weil offiziell ist sie ja Champion. Na, ja. Weil sie hat es ja vom Scheidungsrichter zugesprochen bekommen. Na, gar nicht so leicht. Na, nein, also wie gesagt, wenn du erstmal so ein nicht gut laufendes Debüt hast, musst du natürlich erstmal da rauskommen. Und ja, da hat, glaube ich, TNA den Marktwert von Mance Warner total überschätzt. Ich hoffe nicht, dass sie es bei Vertragsverhandlungen auch gemacht haben. Auf jeden Fall, wie du schon sagtest, entweder war es denn egal oder es kannte ihn niemand. Das wird sich halt jetzt zeigen in den nächsten Monaten, ob es daran lag, dass ihn keiner kannte oder ob die TNA-Fans wirklich sagen, pff, nee, kein Bock drauf. Ja, gut. Gucken wir, was das bringt. Ja, das war es dann im Prinzip so mit unserem kleinen Roundup. War jetzt eine gute Stunde, nicht ganz. Überschaubar heute. Ja, ja. Naja, wir haben ja auch Genesis jetzt nicht im Detail durchgegangen. Hast du es jetzt arbeitstechnisch nicht komplett sehen können und B, ist es ja jetzt auch schon ein paar Wochen her. Und da muss man jetzt auch nicht noch eine detaillierte Review bringen. Na, was wir natürlich sehr gern getan hätten, aber es war zeitlich halt nicht leider machbar. Nicht. Aber wir versprechen Besserung und werden natürlich versuchen, das beim nächsten großen Pay-Per-View auf jeden Fall zu machen. Ey, klar. Ich meine, wir sind in der Ära des World Champions Joe Hendry. Da muss natürlich alles gecovert werden. Absolut. Und ja, ich denke, man hat es beim Rumble gesehen. TNA hat die richtige Entscheidung getroffen. Wie ich gerade schon sagte, er war einer der Performer, die am meisten over waren. Und ja, das Stadion kannte ihn. 65.000 oder wie viel es genau waren, haben seinen Song gesungen und sind wirklich abgegangen. Ich denke mal, nach John Cena mit der größte Pop da gewesen. Und ja, schön zu sehen auf jeden Fall, dass ein TNA-Champion so over ist. Und da hat TNA auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Und sie haben ihn ja wirklich, und man kann ja sagen, sie hatten ja was ganz anderes mit ihm vor am Anfang. Ich denke, den größten Anteil an diesem ganzen Aufbau hat Joe Hendry selbst. Ja, klar. Und er hat jetzt, glaube ich, doch für die laufende Woche, apropos, da müsste ich die Weekly noch schauen, habe ich noch gar nicht gemacht, hat er ja wieder ein Konzert angekündigt, ne? Richtig. Bei TNA. Ja, ja. Also der World Champion singt wieder, wir werden alle begeistert sein, anders geht's ja gar nicht. So, ja, dann sind wir damit durch und jetzt seine 5 Minuten BVB-Rant. Ich sag nur Adeyemi. Ja, das wäre etwas, was mich, aber ich habe ja gerade schon meinen Frust von der Seele geredet. Danke erstmal dafür. Okay. Aber was wir natürlich euch noch nicht vorenthalten wollen, weil wir haben es ja kurz gerade angeschnitten, das war natürlich dann der Heel-Turn von Eric Young. Ach so, ja, stimmt. Kinder und Zane zusammen ist. Das war auch wieder so ein Ding, das ist in den letzten Jahren immer so mit Heel-Turn von Eric Young gewesen, dass ich sie nicht ganz verstehe. Und das war auch wieder so ein Ding, wo ich mir jetzt einfach denke, okay, man hat jetzt die ganze Zeit diese Geschichte mit Steve Macklin aufgebaut und plötzlich, bumm. Ja. Oder noch besser, kein BVB-Rant mit dem Stichwort Adeyemi, sondern BBD is back. Deine Lieblingsfaction of all time. Mindestens auf demselben Level stand wie The System. Wir haben Violent by Design vielleicht wieder zurück. Ja, aber The System hat sich schon überholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben halt ihre ist halt auch, wie ich letzte Mal schon sagte, Zeit zu gehen. Und also, das hätte ich auch niemals gedacht, dass Violent by Design mal irgendwann überholt wird. Aber ja, haben sie geschafft auf jeden Fall, The System. Aber gut, wenn Violent by Design natürlich jetzt zurückkommen sollte, weiß ich nicht, wie dann das Duell oder wie dann der Stand in 2 Monaten ist. Wahrscheinlich sind die dann wieder gleich auf. Außer The System bleibt. Also ich brauche jetzt erstmal keine Stables mehr bei TNA. Und Eric Young hat dann ja noch, oder hat, ich weiß gar nicht, hat noch das Match gegen, ich will jetzt auch nichts verraten. Naja, pass auf. Er benennt dann die Northern Armory um in Violent by Maple Leaf. Weil ja. Ich brauche da nichts mehr an Stables im Moment. Das ist ganz gut. Also wir hatten jetzt... eine reicht, ja? Ja, es ist halt auch immer so eine... Egal wer... es war jetzt bei Scott D'Amore anders, aber ist irgendwie gefühlt, außer bei Scott D'Amore, egal wer bei TNA das Sagen hat, möchte gerne eine NWO-like Stable haben. Und ein böses Heel-Stable, was alles dominiert. Nur es ist halt auch wirklich einfach mal genug. Und irgendwann, man sollte sich jetzt einfach mal von diesen Stables verabschieden und einfach mal sagen, so, das ist ein schönes Konzept, wenn es funktioniert mit den richtigen Leuten, mit den richtigen charismatischen Leuten, die TNA für sowas im Moment aber nicht hat und schon gar keinen Moose, Eddie Edwards, Brian Myers, das sind halt alles nur Mitkader, mit denen kannst du keine Main-Event-Fraktion machen, es tut mir leid. Wobei man allerdings sagen muss, dass das jetzt kein TNA-internes Problem ist. Du hast dasselbe ja quasi bei AEW mit den Death Riders und wenn man ganz ehrlich sein will, auch die NWO war Zeit ihres Bestehens nur die kürzeste Zeit, nämlich ganz am Anfang, die ersten paar Wochen richtig cool. Ja, also ich sag mal so, 96 kann man mitnehmen, 97 auch noch, aber da war Ende. Na, spätestens nachdem es dann so langsam mit dem B-Team und dem Wolfpack und nachher der Schwarz-Silbernen und so weiter losging. Also das war einfach, ich immer das gute Beispiel für Zeitpunkt verpasst, etwas zu beenden, weil man hätte es eigentlich bei Stargate 97 mit dem Match Sting gegen Hogan beenden müssen oder das Ende einleiten müssen, das hat man nicht gemacht. So, und das ist ganz bei vielen Stables so. Und gut, AEW treibt das mit den Stables natürlich nochmal auf eine ganz andere Level. Also da sind ja ständig irgendwelche Stables, die man versucht aufzubauen. So das einzige Stable, was da wirklich richtig funktioniert hat, war es in der Circle, meiner Meinung nach. Und gut, aber gut, das ist ein Thema für euch in der Elite Hour. Genau. Ne? Also da wollen wir mal nicht zu viel. Nicht, dass wir hier demnächst von allen Ärger bekommen. Weil wir sie niederrenten und ihnen die Themen in den eigenen Podcast klauen. Ja, gut. Dann wollen wir das mal hier beenden. Ich danke euch für eure Zeit bei diesem kleinen Roundup. Wir sehen dann zu, dass wir zukünftig wieder regelmäßiger mindestens mit Previews und Reviews zu den größeren Shows kommen und das auch zeitnah an den Shows selber. Aber wie gesagt, wir bespaßen TNA hier zu zweit und wenn dann mal einer nicht kann. Wir sind halt kein Andi, der mal eine Stunde allein würdig und gehaltvoll füllen kann. Absolut. Da brauchen wir immer einen Counterpart. Absolut, da ist gut. Da kann man ja Andi auch mal loben von dieser Seite aus. Ja, und schöne Grüße rausschicken. Genau. Also Chris natürlich auch. Die beiden machen das natürlich immer sehr, sehr gut im WWE-Podcast. Also da großes Lob kann man sich immer sehr gut anhören. Auch für die sich nicht für WWE interessieren, gerne mal reinhören. Die beiden werden euch das Thema WWE auch vielleicht noch mal ein bisschen näher bringen. Also ganz große Hörempfehlung von hier auf jeden Fall aus und ganz viel Liebe geht raus an die beiden. Genau, ebenso wie unsere ganzen anderen Podcasts, Elite Hour, genau. Den Yoshi oder Pureso Podcast, wenn, also Shuyaku, wenn mal was Größeres ansteht. Und natürlich die ganzen schönen Artikel, die Daniel und seine schreibenden Kollegen verfassen. Nicht? Immer es wert, gelesen zu werden. Ja, und dann wollen wir hier jetzt aufhören und zu einem Ende kommen, denn Daniel will ganz bestimmt noch irgendwo im Radio BVB hören, horchen, wie sich der BVB im ersten Spiel unter Niko Kovac macht. Ich bin raus und überlasse dir die letzten Worte. Auf Wiederhören. Ja, vielen Dank, Thorsten. Ganz klassisch dann vielleicht gleich in der NDR2-Bundesliga-Konferenz. Und ja, ich wünsche auch allen Hörern eine wunderschöne Woche, je nachdem, wann ihr das hört. Aber auf jeden Fall eine ganz tolle Woche. Und ja, wie Thorsten gerade schon sagte, hört euch die anderen Podcasts an bei uns auf der Seite. Es ist immer sehr empfehlenswert und sehr hörenswert und liest euch alle Artikel durch. Und ja, die Schreiber bei uns, die geben sich immer sehr viel Mühe, euch mit den aktuellen News zu versorgen. Und von daher wünsche ich euch allen eine wunderschöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.